Und er ist es, der die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt. Das ist für ihn noch leichter. Er hat die höchste Eigenschaft in den Himmeln und auf der Erde, und er ist der Allmächtige und Allweise.